Wie sieht für dich ein ganz normaler Schultag aus? Zuerst wache ich auf, um 6 oder 7, denn es hängt vom Tag ab, wann die Schule beginnt. Dann wasche ich mich und mache mich fertig für die Schule. Dann laufe ich zum Bus, weil ich immer zu spät bin. In der Schule habe ich Unterricht von 8 oder 9 Uhr bis 2 oder 3 oder 4 Uhr. Und dann gehe ich mit meiner Freundin, dann gehe ich nach Hause. Dann entspanne ich mich und wir machen was zusammen. Ja, ganz normale Sachen und natürlich mache ich meine Hausaufgaben oder wir hören Musik. Und auf der Schule hast du ein Lieblingsfach, das weiß ich schon. Erzähle mal ein bisschen, was das ist. Ah ja, das ist Mathematik, weil das so Spaß macht und es ist sehr logisch und man kann so viele Sachen mit Mathe tun. Und weil ich Mathe mag, mag ich auch Physik, weil das auch logisch ist. Ja, ich interessiere mich wirklich für diese Fächer. Du hast gesagt, zu Hause entspannst du dich. Was machst du denn da, um dich zu entspannen? Ich lese Bücher oder ich sehe fern. Und was schaust du dir am liebsten an? Hast du vielleicht eine Lieblingsserie? Ja, schon. Ich schaue gerne Komödien. Sehr viele lustige Filme. Oder auch, vielleicht auch Krimiserien. Ja, meistens Serien. Und Nachrichten siehst du auch? Ich interessiere mich nicht so viel für die Nachrichten. Lieber Filme und so Sachen. Hilfst du auch im Haushalt oder hast du zu viel zu tun? Nein, ich räume mein Zimmer auf und dann helfe ich auch in der Wohnung. Zum Beispiel beim Staubsaugen und in der Küche leere ich die Geschirrspülmaschine und dann, ja, manchmal koche ich auch. Was kochst du denn? Leichte Sachen, leichtes Essen. Etwas, was dir schmeckt? Ja. Das ist interessant.